Denn heute daher unser Land und morgen die ganze Welt. Wir werden weiter marschieren, wenn alles sich Herren fällt. Denn heute daher unser Deutschland und morgen die ganze Welt. Deutschland und morgen die ganze Welt.